Warum sieht mich so jedermann so zärtlich und so lächelnd an? Als ob er ahnte, als ob er wüsste, was doch noch keiner wissen kann. Mein Herz hat heut Premiere, das Stück heißt Du und Ich. Und wenn ich mich auch wehre, mein Herz schlägt nur für dich. Was ich vom Glück begehre, verschweigt es noch diskret. Weißt du, wie schön das wäre, wenn's in Erfüllung geht? Vielleicht ist es nur Flimmer, bezaubernd und doch nicht wahr. Vielleicht bleibt es für immer auf unserem Repertoire. Mein Herz hat heut Premiere, es schlägt vor lauter Glück und hofft schon heimlich, es wäre für uns das Ferienstück.